Versuchslabor. Ja, hallo zusammen. So, da bin ich wieder. Der Urlaub ist vorbei. Ja, die Familie Backhaus war im Urlaub, tatsächlich, eine Woche. Und wir waren in Kronach. Kronach liegt in Oberfranken, das ist bei Coburg. Und ja, wer mich auf Twitter ein bisschen verfolgt, der hat das ein oder andere Foto gesehen von unserem Urlaub. Das war ganz nett. Also wir sind am Sonntag letzte Woche losgefahren mit dem Zug. Das ist ganz schön, weil Kronach auch noch in Bayern liegt, kann man da mit dem Bayern-Ticket ganz gut hinreisen. Das sprich, ich zahle dann für mich und für meine beiden Kinder 23 Euro und dann kann das losgehen. Ja, wir sind gut durchgekommen, also ich hatte keine Probleme mit der Deutschen Bahn an der Stelle. Und ja, abgeholt worden vom Opa-Oma-Taxi in Kulmbach in dem Fall, weil zwischen Lichtenfels und Kronach irgendwie, da ist irgendwie so Schienenersatzverkehr, das wollten wir uns dann ein bisschen sparen. Und dann hat uns die Oma gleich direkt mal auf dem Schützenfest in Kronach aus dem Auto geschmissen. Und wir sind dann so quasi aus dem Zug ins Auto, aus dem Auto direkt aufs Schützenfest. Ja, da war ganz schön was los. Also wir sind mal ein bisschen Riesenrad gefahren und da gab es so ein Haus mit Spiegeln und Rolltreppen und Glaswänden, wo du nicht durch kannst, da sind wir durch und ja, viel mehr haben wir dann fast gar nicht geschafft, weil die Kinder waren platt, ich war auch platt, da gab es noch so eine kleine Wildwasserbahn, die haben sie da aufgebaut, da wollten wir eigentlich hin, aber da war die Schlange zu lang, naja, dann haben wir der Lotte noch die obligatorische Zuckerwatte gekauft. Und dann ging es ab in den Biergarten, da haben wir uns dann mit Opa und Oma verabredet. Und ja, in dem Biergarten gab es dann ganz tolle Musik. Da war so eine Alleinunterhalterkapelle, also das heißt ein Typ mit Keyboard, der da die MIDI-Files abspielt und dazu ein bisschen auf den Tasten drückt. Und eine Sängerin, die hat aber mit den Tönen so ein bisschen so ein Problem gehabt, da war so jeder Dritte. War verkehrt, aber wir haben trotzdem unseren Spaß gehabt. Ja, schön was gegessen, ein paar Bierchen getrunken. Ja, es war ja tierisch warm am Abend, also die ganzen Tage war es ja wahnsinnig heiß. Und da war das schon ganz entspannt. Dann am Montag sind wir dann los zum Schwimmen, weil es gibt ein sehr schönes Schwimmbad in Kronach. Und beide Kinder sind so Wasserratten, die fühlen sich im Wasser sehr wohl. Da waren wir dann auch fast den ganzen Tag dann damit beschäftigt. Dann noch ein bisschen Sommerrodelbahn, die gibt's da auch in der Ecke, das ist ganz toll. Da war die Patentante von den beiden Mädels da und hat sie mitgenommen. Und am Mittwoch waren wir im Kino. Da haben wir Ice Age angeschaut, den fünfter Teil ist das, glaube ich, schon, oder? Naja, auf jeden Fall ganz witzig. Kronach ist ein kleines Dorf. Naja, eigentlich ist eine Stadt, aber ich sage immer Dorf. Und wir waren fast alleine im Kino. Mit uns war noch ein Papa mit seinem Sohnemann da. Ja, das war ganz super. Und Donnerstag ging es dann zurück nach Hause. Wieder mit der Bahn. Auch das hat super funktioniert. Und Freitag war dann natürlich dann der große Highlight. Freitag war ihr Geburtstag. Feier bei uns, die Tochter Nummer 2, die Hanna, ist 14 geworden. Und dann haben wir hier jede Menge Zeug eingepackt und sind runter zur Isar. Das ist von uns aus nicht weit, die Isar, die ist quasi gleich ums Eck. Naja, ich denke mal so zu Fuß. Was sind das, 800 Meter oder was? Dann bist du schon am Wasser. Ja, das war also wirklich nett. Und da haben wir dann schön gefeiert. Ab 15 Uhr, ich glaube, da waren aus der Klasse von der Hanna und vom Stall so in Summe 10 Mädels, 2 Jungs. Haben wir ein bisschen gegrillt. Die große Tochter war auch da, die ist ja in Schottland eigentlich. Die hat aber gerade Urlaub ein bisschen und ist dann mit ihrem Freund zusammen auch noch gekommen. Das war natürlich für die Hanna toll, dass die große Schwester auch dabei war. Das ist dann, ist klar, ne? Wenn du extra aus Schottland anreist, das ist natürlich ein Highlight. Ja, das war also super schön. Und jetzt ist heute schon Samstag. Das heißt, den Geburtstag haben wir gut überstanden, auch soweit alles schon wieder weggeräumt und einigermaßen klar Schiff. Und die Familie ist heute nochmal schwimmen. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Ich wollte mal ein bisschen daheim sein, für mich ein paar Sachen mal erledigen, so ein bisschen Schriftkram und Zeug, was halt so liegen bleibt. Ja, Rechnungen bezahlen, aber was du halt so machst, ne? Einen lieben langen Tag. Wenn man so eine Familie hat, dann muss man auch immer viel planen und denken und machen und tun. Ja, alles erledigt soweit. Und jetzt dachte ich, melde ich mich mal kurz zu Wort. Also ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen was aufgenommen unterwegs. Das werde ich hier anschließend an dieses quasi Intro, Riesenintro, hinten ranschneiden, so ein paar Atmo-Dinger, ein paar Momentaufnahmen von der Zeit in Kronach. Ja, hoffe, ihr habt da Spaß dran und wünsche euch allen auf jeden Fall eine schöne Woche. Den Sonntagmorgen noch genießen und am Montag geht's für mich zumindest arbeitstechnisch wieder los. Und ja, hoffe ich mal, dass es euch allen gut geht und wünsche euch eine gute Zeit und sag in dem Sinne mal Tschüss zusammen, Servus. Und passt auf euch auf. So, wo fahren wir denn eigentlich hin? Nürnberg. Nürnberg. Erstmal und dann? Dann steigen wir doch in Bus oder in Zug oder wie auch immer. Ich glaube, wir steigen in einen weiteren Zug, weil wir über Bayreuth fahren. Ja. Nach Lichtenfels. So. Wenn wir das alles geschafft haben, dann sollten wir irgendwann bei Opa und Oma aufschlagen. Wenn alles gut geht. So. Ach, ich liebe Kopfhörer, wenn sie so verknotet sind. Oh Mann. Meine sind schon wieder kaputt. Ein Geduldsspiel für die ganze Familie. Kommen wir mal ins Netz. Ja, nicht auf meinem Account. Moment mal. Ich habe mein anderes Handy nicht dabei. Moment einmal. Geht das Adapter? Hört ihr beide was? Nein, weil Hanna hat alles. Achso, ihr habt einen Ton ausgemacht. Ja, dann könnt ihr nichts hören. Sie sind nun offline. Ich habe nichts anderes erwartet in der Deutschen Bahn. Papa, und hier bitte einstecken. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das mit dem Ton auch noch hinkriegen. Gibt es auch Pferde? So, drückst du drauf und dann kann man aufnehmen. Ach so, das zum Aufnehmen. Ja. Du bist ja Gastgeber hier heute, ne? Ah ja, ich begrüße euch. Haus des Herrn, nee, Herr des Hauses. Sehr schön. So, du bist dir sicher, dass du hier deine Enkelkinder hüten willst? Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Wir haben uns ja schon lang genug darauf gefreut, dass sie mal kommen. Ah ja, sehr mutig. Ja. Was machen wir heute Abend? Schlafen. Hä? Ja, schlafen. Schlafen? Ich habe das größte Bett in diesem Haus. Wieso, wo bist du? Da? Das große Zimmer. Und die Lotte? 4 Meter mal 4 Meter. Ja. Wir zwei nehmen das kleine. Wir nehmen na klar, das ich werde bald 14, da darf man ihr nehmt das kleine? Wir nehmen Mamas altes Zimmer, gell? Ja. Ist doch, ne? Das ist doch hier Ute-Zimmer, oder? Ja, ja. Genau. Aber wollt ihr zu zweit in dem Bett da schlafen? Ich schlafe auf da. Da kriegen wir schon. Da ist doch das zum ich Ausklappen. Ich schlafe auf dem großen Bett. Genau. Mhm. Schau, da oben könnte man noch auch schlafen, oder? Da ist auch gut. Ja, da habe ich am Weihnachten da übernachtet. Da kann man auch gut schlafen, ja. Kann man auch schlafen. Bist du halt, kannst du auch. Bist du halt näher an der Küche. Und an der Ach so, am Bad auch. Am Bad und an der Küche. Hey. Aber ja halt nicht so gut am WLAN. Hier ist ja auch ein Bad gegenüber und die Toilette auch. WLAN ja, ist im Keller besser, ja. Das ist das Spinnenbad. Wo ist das Spinnenbad? Ja, da war ich mal am Klo und da ist mir so eine riesen schwarze Spinne daneben. Mit dem gehe ich dann nicht mehr. Weißt du, dass die nützlich sind? Ja, schon, aber trotzdem habe ich Angst vor denen. Wer brüllt denn da so? Gut, jetzt trinke ich mal einen Schluck erstmal, oder? Auf die, auf die, auf die Niederlage. Ne, ich habe jetzt im Zug gesessen die ganze Zeit. Auf die Niederlage von Helene Fischers. Das ist schon erzählt mit Helene Fischers. Die Musik war klasse, oder? Die war so scheiße. Oh, die war so scheiße. Spiele mal jetzt ab. Scheiße, ich habe gesagt, sagt man nicht. Nimmst du auf? Sind wir auf dem Nachhauseweg? Ja, ich habe gesagt, wenn die Urlaub auch noch Helene Fischer singt, wir haben viel erlebt. Und dann hat sie Helene Fischer genommen. Du hast aber gar nicht geschrieben. Und wir sind geflüchtet, ja, weil ich es mir... Schützenfest. Direkt am Sonntag. Montag schwimmen gewesen. Dienstag Sommerrodelbahn und Shopping. Mit wem? Moni. Mit der Moni, mit der Patentat, ja. Und Papa? Ja. Und, was noch? Wie Dienstag? Gartenschaugelände. Gartenschaugelände, gestern. Oh, und Kino, Kino, Kino. Und Kino waren wir gestern, genau. Ja, jetzt sind wir wieder in der Deutschen Bahn und fahren nach Hause. Es gibt Chips, es gibt einen Film. Und Ice Age haben wir angeschaut. Du bist still. Gut. In dem Sinne, tschö was. Servus. Und wir haben eigenes. Wir haben eigenes. Wir haben ein eigenes Abteil heute. Ja, das stimmt. Wir haben ein Viererabteil bekommen. Ja, sehr schön. Also. Samstisch. Samstisch. Samstisch. Also, servus. Servus. Tschüss. Thank you.